Yo, yo, yo, willkommen bei A, der Kurzversion von Ach. Die Regeln sind uns selber Jetzt nicht habe ganz. ich es erst verstanden. Oh Mann, der hat es vor 10 Minuten Welche? vorgeschlagen und ich Was? habe einfach Welche? nicht den Gag nicht verstanden. Welchen? Dir geht's genauso. Was? Willkommen bei A, der Kurzversion von Ach. Der Ja, ich Joke. fand ihn so schlecht, deswegen habe ich nichts Ja, gesagt. nee, ich habe ihn einfach nicht Der verstanden. Joke Okay. Ist sowas von Meta, es ist absolut Der fresh. ist Oh 5 Meter. Gott. Ja, also nach meinem Verständnis, und ich verstehe gerne mal was falsch, hat der Jürgen eine bekannte Persönlichkeit aus der Menschheitsgeschichte aus dem europäischen Umland auserwählt und möchte die jetzt mit 10 Sätzen möglich amüsant für uns beschreiben. Ja, das Und mit dem wir raten. Amüsantes, das hast du jetzt einfach dazu Du meinst, gedichtet. das So. Amüsantes hängt eher an uns, Das wie hängt an dumm wir euch, uns ja. anstellen. Und auch das mit dem Geschichte, aus der Geschichte, das ist doch eher dehnbar. Ist es Kurt Cobain? Na, Fuck. Let's nein. go home. Let's go home. Also gut, wir nennen das Ganze Wer bin ich? Meine Karriere begann im Zweiten Weltkrieg auf der Bühne des Fronttheaters. Marilyn Rühmann? Monroe. Nee, der war schon aktiv. Wer? Rühmann. Rühmann, oh, Aber das ist ein der war aber schon aktiv zu der sehr Zeitpunkt. klar. Oh Der hat dann Gott. nicht erst Ich sehe schon, angefangen. ich muss mir da das nächste Mal mehr Gedanken machen, wenn ihr das jetzt schon beim ersten Satz so durchdenkt. Okay. Wäre Zweiter so Hinweis. episch, wenn er einfach mit dem ersten Hinweis in der ersten Folge direkt, ja, Nee, fuck. was du es wirklich episch wäre, wenn es Kurt Cobain gewesen wäre. Ja. Ich glaube, dann hätten wir das Format sofort eingestampft. Zweiter Hinweis: Mein Sohn heißt genauso wie ich, meine 4 Töchter glücklicherweise nicht. Vier Töchter, nicht schlecht. 5 Kinder? Also er muss quasi schon mindestens 20 gewesen sein im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, er ist ungefähr 1925 geboren. Das heißt, aktuell wäre um die 95 ist wahrscheinlich schon tot. Das haben wir tatsächlich ja auch zur Vorgabe gemacht beim Festlegen der Person, wenn du dich erinnerst. Es muss jemand sein, der schon gestorben ist. Die Person verstarb bereits. Aber schön, dass du das jetzt rechnerisch überprüft hast. Ich wollte das jetzt einfach für unser Publikum nochmal kurz Ich habe darstellen. es wie kaum ein Zweiter geschafft, verschiedene Generationen von Zielgruppen anzusprechen. Heinz Rühmann ist immer noch nicht schlecht, Ja, ich aber leider also, falsch. der ist auch immer noch tot. Wahrscheinlich stimmt es auch einfach. Der Jürgen traut sich einfach nicht zu sagen, dass es richtig Ich ist. würde nie zugeben, wenn ihr das erratet. Ich versuche nämlich gerade mir einfach noch jemand anders auszudenken, auf den es auch passen könnte. Es war eigentlich Rudi Carrell. Am Schluss sagt er, es ist Heinz Rühmann. Hättet ihr ja gleich drauf kommen Ach, können. ihr habt gesagt Heinz Rühmann. Rühmann. Meinen ersten Auftritt in einem Fernsehfilm hatte ich 1968 in Der Griller. Harald Junke. Oh, auch gut. Vor allem Harald Junke. Ich nenne dich mein Sohn Harald Junke. True Story, ich hatte neulich, also im Januar, ohne thematischen Zusammenhang, für gut eine Woche einen Ohrwurm, und zwar und wir haben ein Idol, Harald Junke, und wir haben ein Idol. Kennt ihr das? Ja. Das singen die zum Beispiel beim Ballermann. Wenn du sehr viel Alkohol konsumieren sollst. Das ist die traurigste Geschichte, die Traurig. ich heute hier gehört habe. Und ich habe hier heute schon sehr viele traurige Geschichten gehört. Nur weil ich gesungen habe? Ich habe ein außereheliches Kind mit meiner 17-jährigen Bühnenpartnerin gezeugt. Seinerzeit war ich gerade frisch zum zweiten Mal verheiratet. Roberto Blanco. Johannes hieß das. Ey, ihr kommt echt auf gut. Es ist echt, man muss, glaube ich, sich das wirklich sehr gut überlegen, was man da an Informationen preisgibt. Aber nein, um es kurz zu machen, nein. Oh. Meine zweite Ehefrau Sissy hat mir die uneheliche Tochter und das 8 Jahre andauernde Verhältnis verziehen. Der Zonk? Harald Schmidt. Wow, wie Nee, hieß Harald der? Schmidt. Ja, der kann doch schon gar. Also, es muss jemand sein, der nicht mehr lebt, aber so ein Volksschauspieler, wo alle sagen so: Ach Mensch, irgendwie, den mag jung und alt, irgendwie, den haben alle gern geguckt. Von dem muss es auch. Eigentlich so der Logik nach müsste es relativ viele Filme von ihm geben. Oder er muss durch was anderes bekannt sein, wie Theater oder ähnlichem. Aber ich hätte schon gesagt, Schauspieler vom Typus her. Also ich glaube, ich würde euch sehr gerne bis Oder zum 10. nur Hinweis Musiker? hinhalten, aber ich habe das Gefühl, dass ihr es beim nächsten wahrscheinlich wisst. Götz George. Nein. Götz Mit George. seinem Sohn Götz George. Der ist doch nicht so alt, oder? Der ist doch Götz George nicht ist so A alt. schon tot und B erstaunlich alt geworden. Aber so Ey, alt aber dann wie doch nicht. wahnsinnig witzig es einfach ist, dir von egal wem einfach einen Sohn vorzustellen, der genauso heißt. Das ist bei jedem geil, finde ich. Ich habe neulich von irgendjemandem gelesen, der mehrere Söhne hatte und die alle nach ihm benannt hat. Oder Floyd Mayweather zum Beispiel macht das. Alles seine Söhne. Ah ja, das ist ja auch gar nicht verwöhnt. Das ist auch gar nicht exzentrisch. Man spart sich viel Zeit, wenn man sagt, hier, Hansi Rüdiger, komm doch zum Essen. So, und dann einfach. Und der andere heißt den Haju. Haju. Und der dritte heißt dann nur Hans und der vierte nur Jürgen. Also wird so genannt, aber im Pass steht immer der volle Name. Lange vor Netflix habe ich schon das Seriengame hart dominiert. Mit Komödienstadel, dem königlich-bayerischen Amtsgericht, zum Stangewirt und dem Theaterstadel. Ich weiß es jetzt. Jetzt ist es, glaube ich, Peter Steiner? Ja. Ah, das war zu viel. Ich wusste es. Ja, Theaterstadel. Sonst hätte ich echt drum überlegt, wer es ist. Jetzt weiß ich vor allem, jetzt könnten wir die Regel einführen, immer wenn man es vorher errät, muss man die restlichen Fragen erraten. Und ich bin mir fast sicher, dass Liebesgrüße aus der Lederhosen jetzt als nächstes kommt. Die Wette gilt. Ja, fuck. Der nächste Hinweis ist, 1994 erlitt ich einen Herzinfarkt, weil mein Sohn nur Minuten vor einem meiner Auftritte im Theaterstadel wegen einer nicht zurückgegebenen Videokassette verhaftet wurde. Kurze Zeit später enterbte ich ihn. Be kind, rewind. Genau. Mein Sohn. Ich finde es auch, also du hast ja offensichtlich darüber nachgedacht, dass wir das vorzeitig erraten könnten und finde es bemerkenswert, dass du diese Frage nachgestellt hast. Ja. Oh, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Vielleicht habe ich das auch einfach versehentlich falsch rum sortiert oder so. Ich starb im Jahre 2008 im Alter von 81 Jahren an einem Herzinfarkt, hätte ich noch als neunten Hinweis. Das ist jetzt, vielleicht hätte man das vorziehen müssen. In der Tat. Sekunde, der Herzanfall war aber nicht fatal, den er gehabt hat, als er den Sohn enterbt hat. Wieso? Nein. Ja, nee, der nicht. Okay. Genau. Okay. Ich hätte nämlich schon gedacht, in dem Jahr Videokassetten nicht zurückgebracht und dafür irgendwie einkassiert worden. Moment. Und vor allem 1994 einen Herzinfarkt erlitten, an dem er 14 Jahre später stirbt. Ich hätte die Jahreszeit nicht mehr. Ich möchte dich übrigens ausdrücklich loben, weil du das schöne deutsche Wort fatal benutzt hast. Statt tödlich. Oh. Ich hatte einen fatalen Herzinfarkt. Oh, das stimmt. Jetzt habe ich noch den 10. In meiner Filmografie ist sehr oft das Wort Lederhose zu finden, auch wenn meine Filmpartner und Partnerinnen meistens gar keine Hosen anhatten. Da wäre es dann auf jeden Fall klar gewesen. Aber so ganz verkehrt war ich ja nicht. Womit? Mit meinen Liebesgrüßen aus den Lederhosen. Das ist ja klar, dass das da rein muss. Das ist auch tatsächlich, ich glaube auch, dass ich deswegen das Komödienstadel und so weiter alles schon viel früher genannt habe, weil ich den nur mit Liebesgrüße aus der Lederhose in Verbindung bringe. Das ist die Bildung! Deswegen auch, der hat verschiedene Generationen angesprochen, wie kaum ein zweiter deutscher Unterhaltungskünstler, oder? Das Lustige ist, für mich ist das tatsächlich nur der Typ, der dieses Theaterstadel hatte. Nee, das war immer der für Alte, immer der Alte in diesen komischen Filmen, die nachts auf RTL liefen. Danke, Jürgen. Dominik nickt. Wie alt bist du? Bist du jünger als wir? Naja, daran liegt's. Daran liegt's. Das königlich-bayerische Amtsgericht. Ja, das kenne ich wiederum. Das kennst du wiederum. Ja. Das ist ja aber sogar für uns ungefähr 2 Generationen zu alt eigentlich. Ja. Das ist wirklich alt. Nee, ich wusste wirklich nicht, dass der Peter Steiner tatsächlich bei diesen Rote-Komödien überhaupt involviert war. Was? Das war mir gar nicht bewusst. Nee? Das war dir nicht bewusst? Nee. Ich habe lange einfach nicht geglaubt, dass das der gleiche Peter Steiner ist, der auch in diesen anderen... Mr. Sohn. ...seriösen, genau, in diesen seriösen Etablissements auftritt. Der hat ja auch sein eigenes Theater und er war ja der mega Volksschauspieler eigentlich. Ja, also für mich sind es halt diese klassischen Bauernkomödien, diese mit 3 Türen, oft in der Wirtschaft. Genau. Auf, wo liefen die? RTL? Ich weiß gar nicht. Die oder auf dem dritten auch halt viel. Also der hatte ja dann seinen Stangelwirt, das war ja irgendwie sein Etablissement, glaube ich, also sein eigenes Lokal mit Bühne und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe heute einen mega Kindheitsflash, weil wir haben ja vorhin hier den Retro-Pie angeschmissen und ich habe hier alte Mega-Drives und Super-Nintendo-Spiele gespielt und jetzt Theaterstadel. Ich fühle mich, als wenn ich 12 wäre. Voll gut. Ab ins Bett. Und die Hände bleiben über der Bettdecke. Und wenn der Dominik sagt Theaterstadel, dann meint er eigentlich was ganz anderes. Und tschüss. Und tschüss. Bitte bewerten auf iTunes, folgen auf sozialen Medien und fragen Sie den freundlichen Achberater.